Die venezolanische Sucre-Stiftung nahm den Marschall Kim Jong-un als ihr Ehrenmitglied auf. Am 16. Dezember gab es eine feierliche Veranstaltung zur Übergabe der Ehrenmitgliedsurkunde für Kim Jong-un, an der die Persönlichkeiten der Sucre-Stiftung, der Vereinigten Linkspartei, der Partei Vaterland für alle, der Militäruniversität, des Außenministeriums und weiterer Institutionen von Venezuela sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in diesem Land und seine Mitarbeiter teilnahmen. Der Präsident der Stiftung überreichte dem koreanischen Botschafter die Urkunde.